Mann. Das war nennen die Schneiderruf, denn ohne mich geht sie bankrott. Bereit denn schon, hey, ich gegröle, die Standarte ist schon da. Saufen, Weiber, kurzes Haar, das Leben ist so wunderbar. Wir sind die Großstadt, Patrioten, Großstadt, Patrioten, Großstadt, Patrioten. Wir sind die Großstadt, Patrioten. Kippen alles in uns rein, saufen bis zum Exitus, stürmen noch ne geile Party, am frühen Morgen ist Anschluss. Wir sind die Großstadt, Patrioten, Großstadt, Patrioten, Großstadt, Patrioten. Wir sind die Großstadt, Patrioten. Denn ohne mich geht sie bankrott. Heute schon.